Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 17 Minuten, nee, was red ich? 21 Minuten gibt es jetzt Talk Radio pur und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht, wie immer mittwochs, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, beide Nummern kostenfrei. Und die erste Anruferin ist Miriam und die ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Miriam. Na? Erstmal ein riesig dickes Lob an deine Sendung. Wow, das fängt ja gut an, Dankeschön. Ich gehe zwar noch zur Schule, höre ich aber so oft ich kann. Aha, das ist natürlich dann krass, ne, wenn man so früh raus muss und dann nachts so lange vor dem Fernseher oder am Radio gesessen hat. Ja. Ja. Also ich habe eigentlich kein konkretes Thema, sondern wollte dir ein bisschen was über meinen Bruder erzählen. Ja, plaudern wir über deinen Bruder. Ja, der ist 20 Jahre älter als ich, also er ist 38 geworden jetzt vor kurzem. So einen alten Bruder hast du? Ja, wir sind insgesamt 6 Kinder zu Hause. Ja. Ich bin mit meiner Zwillingsschwester die Jüngste. Die Minis. Ja, genau. Mhm. Ja, und der hat jetzt im letzten Jahr hat er Internet gekriegt. Ja, die alten Leute kriegen das so in dem Alter, ne? Ja, wenn man so ein bisschen Zeit hat neben der Arbeit und nichts zu tun hat, dann, naja, muss man ja was anderes haben. Hat er eine Frau eigentlich? Mein Bruder ist schwul. Sehr schwul. Mhm. Sehr schwul, genau. Und er hat übers Internet seinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt. Na, ist doch eine tolle Sache. Ja, der hat so ein bisschen rumgechattet und dann hat er den halt kennengelernt. Wahrscheinlich war er in solchen versauten Sex-Chat-Rooms, ne? Nee. Wo der Homosexuelle an sich gar nicht hingeht. Nee. Ja, aber so versaut und hart, ich glaube, das mag er eigentlich nicht so. Ja, wer weiß, was da alles hinter der Fassade Also da ist er schon recht offen, aber... Na gut, also übers Internet, übers Chatten, wo und wie auch immer, hat er seinen Freund kennengelernt? Ja, genau. Mhm. Und dann haben die so 2 Wochen telefoniert und gechattet und so. Und dann haben die ausgemacht, dass er übers Wochenende, der kommt aus Bremen. Der Freund? Ja. Mhm, ja. Und wir wohnen in der Nähe von Münster, dass er dann für 3 Tage hierher kommt. Mhm. Ja, und er ist hierher gekommen und das muss wohl echt das gewesen sein, der ist nie wieder gefahren. Nur halt nach Bremen, um seine Klamotten zu holen. Ehrlich? Das ist ja süß. Die sind jetzt zusammengezogen. Das ist echt Wahnsinn. Die haben sich Weihnachten verlobt. Er kam, sah und siegte. Ja, genau. Also ähnlich, ne? Genau, die haben zum Anfang auf einer 50 Quadratmeter Wohnung mit 2 Erwachsenen, 2 großen Hunden, 2 Vögeln und einer Katze gewohnt. Oje, oje. Ja. Oje. Jetzt sind die beiden verlobt, sagst du? Ja. Warum verloben sich Menschen eigentlich? Darf ich mal ganz ketzerisch fragen? Das weiß ich nicht, warum Menschen das machen. Vielleicht so als Symbol, kurz bevor der Heirat. Das soll ja jetzt ab 1.8. hier in Nordrhein-Westfalen durchgesetzt werden, dass man Homosexuelle auch heiraten dürfen. Ja, nicht nur in NRW. Ja, ich weiß nicht, wo es jetzt erlaubt ist. Will er denn ihn auch, oder wollen die auch heiraten? Ja, das wollen. Cool. Mhm. So, jetzt sitzen die beiden vergnügt und fröhlich und sich liebend in der Nähe von Münster. Ja. Und die kleine Schwester ist auch ganz froh darüber. Ja, ich bin das voll. Wie alt warst du, als du erfahren hast, dass dein Bruder schwul ist? Oder bist du damit aufgewachsen? Ja, also ich weiß, von einem Tag, da war ich 11, da habe ich das so ganz intensiv mitgekriegt, weil sich mein Bruder wohl mit einem seiner Ex-Freunde gestritten hatte. Mhm. Also da ist es mir dann bewusst geworden. Aber so vorher, das war halt... Sein Freund, der lebt über uns und das war's nie ein Thema eigentlich. Da ruft die Miriam einfach an, hier bei mir, um ein bisschen über den Bruder zu plaudern. Ja. Das fand ich ja jetzt sehr schön. Ich würde eigentlich auch gerne ein bisschen mit der Miriam plaudern. Die wirkt so nett. Ja, da könnte ich dann auch noch zum Thema Internet, könnte ich dann noch was sagen. Hey, hast du deinen Mann kennengelernt? Meinen jetzigen Freund habe ich auch im Internet. Ist es nicht wahr? Ja. Die ganze Familie lernt ihre Geschlechtspartner im Internet kennen. Das ist ja eine tolle Sache. Wir sollten alle mal öfters ins Internet gehen. Ja, das war auch so ganz witzig. Ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt, beziehungsweise der hatte sich gerade von mir getrennt. Ja. Ich war gefrustet, weil es für mich aus heiterem Himmel kam und habe gesagt, so, jetzt musste irgendeinem wildfremden Menschen halt erzählen, was dich so bedrückt. Ja. Ja, und dann halt in so, ach, weiß ich nicht, das war halt so ein ganz normaler Chatraum, nicht irgendwie von wegen die große Liebe oder der heiße Sex oder was weiß ich nicht. Nicht Flirt, Ruhm oder nee. Sex, Chat in der Sache. Nee, einfach nur so mal nett unterhalten, aber irgendwie solche Angebote habe ich den ganzen Abend schon bekommen, so von wegen, ha, wie wär's denn mit Cybersex und so, und dann habe ich den natürlich sofort weggeklickt, ja, und natürlich. Dann kam er dann halt und erzählte, na, wie geht's, was machst du gerade, und ja, dann haben wir uns halt unterhalten. Ich habe sofort gedacht, boah, den kennst du dein ganzes Leben lang. Ehrlich? Und ihr habt am Anfang auch sehr viel nur gechattet miteinander oder dann auch bald telefoniert? Zwei Tage später telefoniert. Mhm. Ich habe erst gedacht, na, bist du ein bisschen vorsichtig, lässt dir erstmal seine Telefonnummer geben. Sehr schlau. Und habe dann gesagt, ich sag, sei mir nicht böse, lass uns das erstmal so machen. Und wenn wir uns dann so über das Telefon auch absolut sympathisch sind, genau. Dann kriegst du auch meine Telefonnummer, das ist überhaupt kein Thema. Und wie lange hat es dann gedauert vom Telefonieren bis zum ersten Sehen? Wie viele Tage oder eine Woche? Zwei Wochen? Ja, knapp drei Wochen. Knapp drei Wochen. Und dann war er es auch. Als du ihn dann gesehen hast, hast du gedacht, wow. Ja. Wie alt ist er? Er ist 23. Ja, nee, 22. 22. Und wohnt hoffentlich in deiner Nähe? Nee. Wo denn? Jena. Also Jena. Miriam, das ist aber sehr weit. Ja, das ist... Du armes Ding, wie hältst du das denn aus? Ach, das geht. Ja? Er war, ja, im Januar war er hier, dann war ich im Februar bei ihm. Aha. Er war im März wieder hier. Jetzt in den Osterferien war ich wieder bei ihm. Geht alles, ne? Wenn man will, geht alles. Wenn man will, geht alles. Fernbeziehung. Ja. Ja, wenn man will, geht alles. Ja, und jetzt kommt er zwei Wochen nach Pfingsten, kommt er wieder hierher. Also soll mal einer was gegen Internet sagen, ne? Ja, eben. Der Glücksstifter, schlechthin ist das, ne? Das, der, die, das Glücksstifter. Ja. Ja, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich bin auch. Und wir beide haben ein bisschen geplaudert. Ja. Das war doch sehr nett. Du grüßt deinen Bruder herzlich von mir. Und, und seinen Freund natürlich auch. Ja, und grüßt auch noch deinen Freund. Ja, und dann grüßt du mal die Hella. Ich finde das absolut toll, was ihr beide da zusammen macht. Ich habe beide Bücher von dir gelesen, von dir und der Hella. Das ist schön. Das gefällt mir total super. Mach weiter so. Ich werde sie grüßen von dir. Und sieh zu, dass du irgendwann mal deine Sendung auf 2 Stunden verlängern kannst. Wir werden mal sehen, ob wir daran arbeiten können. Miriam, alles Gute, ciao. Okay, mach gut, ciao. 0800 567 8111. Das ist die Nummer für ernste Themen, für lustige Themen, zum Plaudern, was auch immer. Also wenn ihr mich erreichen wollt, kostenfreie Telefonnummer 0800 567 8111 und Faxnummer 0800 567 8110. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema morgen. Morgen heißt das Thema Sexproblem. Ich möchte mich mit euch über die diversen Probleme unterhalten, die man mit Sex so haben kann. Alles Mögliche und Unmögliche. Aber heute sind wir offen und ich bin jetzt verbunden mit Manfred und der ist 61 Jahre alt. Manfred. Hallo, Domian. Manfred, schön, dass du angerufen hast. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon mit dir sprechen. Ja. Aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Gestern hatten wir die Geheimnisse vor dem Partner, ne? Wenn das mein Partner wüsste. Ja, genau. Hast du Geheimnisse vor deiner Partnerin? Ja. Hast du? Also bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet, ich bin Lebensgefährtin. Ja, wie lange schon? Etwas über zwei Jahre. Ja. Ist die Lebensgefährtin in deinem Alter? 3 Jahre jünger. 3 Jahre jünger, naja, ungefähr. Mhm. Aber ich habe nebenbei noch ein Verhältnis. Mhm. Das heißt, kein festes, aber immer wieder, ne? Eine Sexgeschichte? Ja, ja. Ausschließlich Sex? Ausschließlich. Wie lange läuft das schon? Oh, das ist 86. Ach, so lange? Ja, ja. Das heißt, also du bist in die jetzige Beziehung reingegangen, während das schon lief? Ja, ja. Ach, seit 86 schon? Ja. Die Frau ist aber verheiratet. Und das ist alles ganz geheim? Ja, ja. Der Mann ahnte auch gar nichts von? Nee, nee, nee. Wir haben mal früher zusammen gearbeitet und auch zusammen in einem Haus gewohnt. Wie oft habt ihr denn Sex miteinander? Ach so, einmal die Woche, manchmal alle 14 Tage, je nachdem. Und ihr trefft euch nur, um Sex miteinander zu haben? Ja. Also ihr macht sonst nichts anderes? Ihr geht ins Kino, geht ins Essen? Nein. Was hat denn die Frau, dass du da so scharf drauf bist und dass das so lange hält? Ja, also bei der Frau, also mit ihr kann ich, also wir beide sind der Meinung, dass wir unser Sexleben, also unser Sex richtig ausleben können miteinander. Ist die, du bist 61, sagte ich gerade schon, ist die auch in deinem Alter diese Affäre? Ja, ja. Auch in deinem Alter? Ein Jahr jünger. Darf ich fragen, in welche Richtung, wir müssen das nicht zu detailliert jetzt machen, in welche Richtung ausleben? Habt ihr oder du besondere Vorlieben? Ja, also mit meiner Lebensgefährtin kann ich halt nur diesen normalen Sex. Den Blümchensex? Ja, ja. Mhm. Und sie macht sonst nichts mit, ne? Also und mit der anderen kann das Leder krachen? Alles, alles, ne? Aber ich meine, ich wollte darauf hinaus, du hast nicht mit ihr so eine SM-Beziehung oder sowas. Sadomaso, oder doch? Nein, sowas nicht. Also es ist auch relativ normaler Sex, aber richtig knallharter Sex. Richtig, genau. Mit erzählen, was man sich so wünscht und auch sagen, was man denkt und so weiter. Also es kann auch schon ein bisschen derbe dann zugehen. Bitte? Es kann auch ein bisschen derbe ja, dann ja, zugehen. Ja, ja, ja, genau. Sag mal, Manfred, wenn das so gut klappt, kam denn niemals die Idee in dir auf, dass du vielleicht mit dieser Frau ganz zusammenlebst, mit deiner Sexaffäre? Ja, sie will sich aber von ihrem Mann nicht trennen. Ne? Mhm. Mhm. Das auch in der Verwandtschaft und Umgebung, das wird sie, glaube ich, nicht durchstehen. Alter, das ist ja eine enorm lange Zeit, ne? Ja. Von 1986 trefft ihr euch... Das fing ganz harmlos an, ne? Mhm. Wir haben uns also nach vielen, vielen Jahren mal wieder gesehen. Da war ich aber schon geschieden und hatten uns aus den Augen verloren, weil ich auch weggezogen war. Und naja, und dann haben wir uns wieder getroffen. Mhm. Wo treibt ihr es denn immer miteinander? Bei ihr zu Hause. Das, wenn der Mann nicht da ist? Ja, wir gehen dann in die Kneipe. Und ist das schon ganz ritualisiert? Redet ihr gar nicht hier miteinander? Du gehst rein, Hose runter und... Nee, wir trinken Kaffee zusammen, reden über Gott und die Welt. Mhm. Ja, ja. Aber es geht immer zur Sache dann? Ja, ja. Und wie lange? Eine Stunde? Zwei Stunden? Ja, so ungefähr. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber deiner Lebensgefährtin? Na klar. Ja klar, ne? Natürlich. Mhm. Hast du es denn schon mal versucht? Ich war schon mal drauf und dran, aber ich weiß, dann ist Ende, ne? Mhm. Ich meine, Wochenenden, wir können nur Wochenenden zusammen sein. Wer jetzt? Du und die Lebensgefährtin? Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Als du die frisch kennengelernt hast, deine Lebensgefährtin, mit der du jetzt 2 Jahre zusammen bist, gehe ich mal davon aus, dass ihr am Anfang oder dass du auch sehr verliebt in sie warst. Ja, ja. Ich meine, ich liebe sie ja jetzt auch noch. Ja, aber ich meine, gerade so am Anfang, lag es denn da nicht nahe, das andere erstmal so sein zu lassen? Zumindest das, Ruhe. Das war auch erstmal Sendepause. Ah ja. Ja, ja. Und dann fing es irgendwann wieder an. Ja, und dann kamen dann Anrufe und... Ich habe ihr das auch gesagt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Ich meine, ich gehe gerne tanzen und fahre auch gerne in Urlaub und so weiter und so Sachen. Du bist aber ein agiler 60-Jähriger, sage ich mal. Ja. Tolle Sache. Und naja, und das kann ich halt nicht. Sag mal, denkst du an deine Sexaffäre, wenn du mit deiner Lebenspartnerin schläfst? Oft, ja. Also manchmal wirst du dann nur richtig scharf, wenn du an die andere denkst. An die Praktiken, die du mit so, der anderen lebst. So ungefähr. So. Mhm. Und ich habe auch schon versucht, das da auch anzuwenden, aber da spielt sie nichts ab. Nee, da gehören immer 2 zu, ne? Ja, ja. Mhm. Wie soll das weitergehen? Ja, ich werde das irgendwie beenden müssen, ne? Das ist alles nichts. Ich meine, irgendwie... Ne, also, du ich habe ja damals, als die Pause war, hatte ich schon gedacht, es ist vorbei. Ne? Mhm. Aber dann kamen doch die Anrufe wieder. Was wäre denn eigentlich, wenn deine Lebenspartnerin das irgendwie rausbekäme? Wenn er das rauskriegt? Ja. Ja, dann macht sie Schluss. Machst du Schluss? Ja. Definitiv, so gut kennst du sie. Ja, ja, ja. Und dir ist sie schon sehr viel wert und du liebst sie. Na ja, sicher. Ja, dann pokerst du sehr hoch im Moment, ne? Ja. Mhm. Klar. Wenn du das, also ich bin so ein bisschen skeptisch, ob du das schaffst, wenn man so viele Jahre so etwas gemacht hat. Ja, da hast du schon recht. Mhm. Ja, die Skepsis ist nicht von anzuweisen. Letztendlich für dich, für dein Selbstverständnis, wäre es natürlich besser, wenn du schaffen würdest, weil du für dich klarer dastehen würdest. Ja. Ja, das ist nur wirklich ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, ne, von der Partnerin. Ja. Die würde allen Respekt vor dir verlieren, wenn sie das erfahren würde, vor allen Dingen, dass das die ganze Zeit schon läuft. Ne? Ja. Weiß die denn überhaupt, dass du diese Frau kennst? Kennt sie die auch irgendwie oberflächlich? Ja, nee, kennt tut sie nicht, aber da ich mit denen schon mal im Haus gewohnt habe und ich habe mit ihrem Mann auch schon mal was Er hat mir schon mal was geholfen, mhm, als ich Möbel zu transportieren hatte für, mhm, mich. Und da ist der Name schon gefallen, ja, aber der Familienname halt, ne? Ich möchte dich noch was ganz Grundsätzliches fragen, jetzt am Ende. Ja. Du bist ein Mann von 61 Jahren. Das interessiert mich privat auch sehr, weil man sich natürlich darüber Gedanken macht. Wie ist das mit der Sexualität? Kannst du das an deiner Person so beschreiben? Würdest du sagen, dass das gleichbleibend ist, je älter man wird? Oder lässt es doch ein bisschen nach? Also ich habe mal eine Sache gehabt, wo ich gedacht habe, es lässt nach. Aber das hat sich irgendwie dann wieder normalisiert. Also ich kann bis jetzt nicht feststellen, dass es nachlässt. Mhm. Nee. Ist doch wunderbar. Hoffen wir, dass es uns allen, die wir dann hoffentlich auch mal 61 werden, uns genauso geht. Ja. Lieber Manfred, ich wünsche dir eine baldige und richtige und gute Entscheidung für dein Leben. Danke drum, ja. Wie es richtig ist, weißt du ja selbst, brauche ich dir gar nicht sagen. Nee. Ne? Und ich möchte noch sagen, dass ich deine Sendung sehr oft sehe. Aha. Ich kann nicht immer, aber wenn ich kann, dann sehe ich sie und ist spitzenmäßig. Ich danke dir herzlich. Ne? Alles Gute, Manfred. Gut. Tschüss. Tschüss. Das seid ihr nett immer zu mir. Mann, ich werde ja ganz rot. Wenn das Fernsehen nicht da ist, darf ich ja rot werden. Eva, 16 Jahre. Hallo? Hallo Eva. Ja, hallo Domian. Na? Also bei mir geht's darum, ich gehe jetzt in die 9. Klasse an der Realschule. Die 9. Klasse erst mit 16? Genau. Ja, zweimal 16. Ja, mit 16. Genau. Da ist doch was schiefgelaufen, ne? Ja, irgendwie zweimal sogar. Siehst du, das habe ich doch gleich schlau berechnet. Ja. 9. Klasse. Mhm. Also vorher war ich auf dem Gymnasium. Mhm. Da bin ich einmal in der 18 geblieben. Mhm. Und jetzt halt einmal in der 9. Mhm. Und ich bin jetzt halt einfach so, seit 3-4 Jahren habe ich jetzt einfach so ein Gefühl, so eine Art Null-Bock-Phase. Also ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf Schule. Mhm. Ich bin zwar jetzt noch sozusagen angemeldet, bin halt jetzt eigentlich Schülerin, auf Papier halt. Aber ich mache halt sehr, sehr viel blau. Mhm. Ich gehe nicht. Also es kann auch dieses Jahr auch passieren. Also meine Lehrerin hat mir auch schon eine Klassenkonferenz angedroht wegen unentschuldigter Stunden. Sag mal, 9. Klasse Hauptschule, ne? Nee, Realschule. Realschule. Ja. Habe ich gerade nicht richtig aufgepasst. Genau. Und also wenn ich jetzt, wenn man 21 Tage unentschuldigt fehlen hat, mhm, ist halt Rausschmiss. Mhm. Und ich meine, ich habe da auch irgendwie eh keine Lust mehr. Und ich weiß einfach jetzt gar nicht, was ich machen soll. Also die Schule, wenn ich da hingehe, dann denke ich mir immer, eigentlich so, wenn ich mal hingehe, sitze ich dann halt da halt im Unterricht und denke mir, was machst du hier eigentlich? So. Was meinst du, wie du später mal da sitzen wirst, wenn du den Schulabschluss nicht hast und grübeln wirst, was mache ich hier eigentlich? Mit nichts in der Tasche. Ja, aber... Ich weiß, sagen alle alten Leute, aber stimmt. Es stimmt irgendwie. Ja, aber ich meine zum Beispiel, ich weiß ja, also ist schon klar, aber ich habe schon irgendwie... Ich habe irgendwie keine Lust, so dass ich mal irgendwann so mit 60 oder so denke, okay, jetzt hast du irgendwie dein Abi gemacht, ein Studium oder irgendwie ein. Musst du ja gar nicht. Ja, eine Ausbildung wäre auch schon ganz gut. Ist doch besser, als wenn du nur Hilfsarbeiterin irgendwo mal bist. Ja, aber vielleicht denke ich dann irgendwann, was soll ich, also wenn ich jetzt einen Beruf habe, irgendwie wie, keine Ahnung, Friseuse oder Bäckerei, Fachverkäuferin so, dass ich denke, hallo, weißt du, das ist eigentlich nicht mein Ding so. So, was ist denn dein Ding? Faulenzen? Ja, also das ist jetzt zur Zeit. Aber ich habe irgendwie halt, ich male sehr gerne. Mhm. Und ich überlege jetzt schon ernsthaft, ob ich jetzt mal so eine Reise machen soll. Halt per Zug, mit diesem Rucksack. Mhm. Also vielleicht auf den Bauernhöfen oder so irgendwie arbeiten und so. Wenn ich dann halt ein Zimmer kriege und halt unterbringe. Eva! Ja. Das machst du vielleicht ein paar Monate. Wenn es gut läuft, kommst du nicht unter die Räder. Wenn es schlecht läuft, kommst du unter die Räder, wie auch immer und wo auch immer. Und dann hängst du wieder irgendwo rum. Mit deinen 16 Jahren hast keinen Schulabschluss, malst gerne mal ab und zu ein Bildchen und stehst aber da. Das ist das Allerklügste, wäre wirklich, wenn du dich jetzt die letzten 2 Jahre, sind ja dann nur noch 1,5 Jahre, ne, bis Ende der 10. Klasse, wirklich in deinen Hintern treten würdest, wenn es dir noch so unangenehm ist. Mhm. Und danach, da kannst du ja so gewisse Sachen machen, wo du Bock drauf hast. Aber dass du zumindest schon mal diesen Schulabschluss in der Hand hast. Ja, ich meine, das stimmt schon, aber irgendwie, es kommt total schwer vor halt. Ja, ich weiß. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Ich habe auch meine Phasen gehabt in der Schule, wo ich null Bock hatte, wo es mich nur angekotzt hat und wo mich auch all die ganzen guten Ratschläge angekotzt haben von Älteren. Deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, es dir zu sagen, aber ich sag's dir trotzdem. Ich sag's dir nicht, weil man das alles so tun muss, weil sich das so gehört, sondern weil es einfach klüger ist. Weil es dir einfach besser geht, deshalb sage ich dir das. Ich finde schon, das sagen viele Leute, aber zum Beispiel jetzt, ich habe dir gesagt, dass halt sein kann, dass ich halt dieses Jahr von der Schule geschmissen werde. Mhm. Und da gibt es halt in Köln halt diese Möglichkeit mit Abendrealschule und so. Was meinst du, wie schwer das hinterher später ist, wenn du per Abendschule deine ganzen Sachen dann nachholen musst? Ja, aber du, das kann ja jetzt dieses Jahr passieren. Dann wäre das ja eigentlich im Grunde so, theoretisch. Also ich bräuchte ja 2 Jahre, um meinen Realschulabschluss zu kriegen, dass ich ja dann 3-mal in die 9 gegangen bin. Und das ist jetzt habe ich ja gerade irgendein technisches Problem. Pass mal auf, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Machen wir das so? Ja. Okay. Okay. Bis gleich. Jo. Und wir sind jetzt auch gleich im Fernsehen da. Und dann begrüße ich mal die Fernsehzuschauer ganz herzlich und dann machen wir weiter gleich mit Ute. Ihr Lieben, vor den Fernsehgeräten draußen im Lande, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten um Entschuldigung, dass es ein bisschen später geworden ist. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Ihr seid da, das ist schön. Wir haben heute Nacht, wie immer, mittwochs eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt bin ich verbunden mit Ute und Ute ist 33 Jahre alt. Richtig. Hallo Ute. Hallo Jürgen. Du klingst aber nicht gerade sehr fröhlich. Nee, irgendwie nicht so richtig. Ja, erstens, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin. Ja. Weil ich jetzt mit dir am Telefonieren bin und zweitens, weil ich ganz, ganz großen Liebeskummer habe. Ganz, ganz großen Liebeskummer? Ja. Was ist denn Dramatisches passiert? Naja, ich meine, so dramatisch ist es eigentlich nicht. Also es fing damit an, dass ich also knapp vor 3 Monaten auf eine Kontaktanzeige geantwortet habe. Mhm. Und ja, wir 14 Tage danach, wo ich geantwortet habe, telefoniert haben. Und nur telefoniert und wir haben, also er hat mir ziemlich viel anvertraut, ich habe ihm ziemlich viel anvertraut. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Der hat einen super Humor, wir haben so viel gelacht. Mhm. Und ja, bis wir mal dann gesagt haben, so, wir möchten uns ganz gerne jetzt mal sehen, kennenlernen. So, er kam zu mir, er wohnt 100 Kilometer von mir entfernt. Wie spannend. Und ja, da saß er dann vor mir und irgendwie konnten wir da schon mal nichts sagen, aber wir wussten mehr oder weniger so, es hat geknallt, also es hat reingefunkt. Wie, ihr konntet nichts sagen? Ihr habt ganz viel am Telefon miteinander geredet, ja. Und als ihr euch dann gegenüber saßt, waren keine Worte da? Absolut nichts, absolut nichts. So, und ja, gut, aufgrund dessen, naja gut, und dann wurde die Situation, weil wir nun auch eben halt aufgeregt waren, beide, es wurde ein bisschen lockerer und er hat dann auch gleich die Nacht bei mir hier übernachtet, aber es ist nichts gelaufen, absolut nichts. Gar nichts, aber ihr habt in einem Bett geschlafen? Wir haben in einem Bett geschlafen, wir haben auch geschmust, wir haben geknuddelt, aber es ist nichts gelaufen. Weil er sowieso nicht der Typ dazu ist, der gleich beim ersten Mal und ich eben halt auch nicht. Das war jetzt die Einstiegsgeschichte, ne? So wie es angefangen hat. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt heute, ganz aktuell? Ja, es sieht so aus, dass ich letztes Wochenende bei ihm gewesen bin. Und ja, genau dasselbe. Wir sind ins Bett gegangen, haben geschmust, geknuddelt und ja, da sollte es denn ja losgehen. Wir wollten das erste Mal zusammen miteinander schlafen und es funktionierte nicht bei ihm. Absolut nicht. Und aufgrund dessen, er hat mir das so erklärt, er hat mir das eigentlich schon vorher immer gesagt, also dass er immer nur schlanke Frauen gehabt hat. So. Und ich bin eben halt ein bisschen fülliger. Ich bin 1,68 groß. Ja. Ich wiege 73 Kilo. Ja. Und ich meine, ja gut, es ist immer noch ein bisschen viel, habe auch ziemlich große Oberweite und das stößt ihn halt ein bisschen ab. Du meinst ganz plump ausgedrückt jetzt, das macht ihn nicht an. Um es anders auszudrücken, es turnt ihn ab. Genau. Und es ist passiert, ist nichts passiert zwischen euch beiden? Nein. Er hat es nicht gebacken gekriegt. Genau. Und jetzt bist du arm und ganz traurig. Ja. Weil du ihn eigentlich toll findest und verliebt in ihm bist. Ja, und er eigentlich auch in mich. Aber und ich auch in dich. Kann es sein, dass der Herr, wie alt ist er eigentlich? Er wird am Freitag 39. 39. Vielleicht auch nicht so ganz ehrlich dir gegenüber, war? Doch, er ist eigentlich ziemlich ehrlich. Hat er dir denn gesagt, dass du ihm gefällst? Hat er dir das so gesagt? Ja. Das hat er gesagt. Aber irgendwie ja wohl dann doch nicht, sonst würde das ja funktionieren. Ja. Ich meine, das Kuriose daran ist, also das vorletzte Mal, wo er dann bei mir hier gewesen ist, haben wir auch so ein bisschen, ja wie gesagt, auch rumgeschmust. Mhm. Und da hatten wir das eigentlich auch schon probiert. Und da hatte ich ihn eben halt, ja, angefasst und da ist es so bei ihm gekommen. Also bei ihm war es zum Orgasmus. Ach so, na immerhin. Ja. Ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ne? Nee, es hört sich bescheuert an. Nein, ich dachte ja, dass überhaupt gar nichts passiert ist. Ja, doch, es ist ja schon was passiert, aber eben halt, ja. Kein Geschlechtsverkehr. Aber, ne? Ja gut, aber dann könnte man ja doch jetzt Hoffnung schöpfen. Ja. Vielleicht ist er etwas irritiert, weil er eigentlich mehr auf schlanke Mädels oder junge, schlanke Frauen steht. Und er muss sich ein bisschen dran gewöhnen und manchmal kann man sich ja auch über die Seele und über den Geist ein bisschen annähern und das Körperliche auch so dann halt auch letztendlich erobern bei einem Menschen, sich erobern. Mhm. Da würde ich dir jetzt erstmal noch ein bisschen Mut zusprechen. Warte mal nochmal ab, das ist doch noch ganz frisch alles. Ja, sicher, aber ich meine, wir telefonieren auch noch tagtäglich und wir haben auch Kontakt und er sagte auch, ja, er möchte mich nicht verlieren und er hat mich lieb, aber ja... Du musst nur darauf achten oder ihn wirklich dazu bewegen oder ihm das auch so hinlegen, dass er dir ganz offen die Wahrheit sagt, damit ihr euch nicht gegenseitig zu sehr verletzt. Und wenn die Wahrheit irgendwann ist, dass er zu dir sagt, Ute, ich mag dich sehr, du bist eine tolle Frau, aber ich glaube, erotisch läuft das nicht richtig mit uns beiden, dann kannst du damit etwas anfangen. Das ist richtig. Das musst du ihm ganz klar sagen, dass du mit der Wahrheit gut umgehen kannst. Oh, das kann ich sehr gut und das habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt. So. Und dann würde ich das auf der Schiene auch erstmal noch eine Weile weiterlaufen lassen und dann hoffen, dass sich vielleicht noch was ergibt oder dass halt irgendetwas herauskommt, was dann auch klar ist, es geht nicht. Na, ich weiß nicht. Ja, aber irgendwie, was willst du machen? Du kannst es ja nicht abbrechen jetzt. Nein, nee, möchte ich auch nicht, weil... Dazu ist es mir alles, ich meine, gut, wie gesagt, es sind nur 3 Monate, aber was ich in diesen 3 Monaten mit ihm eben halt schon, wie gesagt, der Charakter, der Humor und alles stimmt super toll und ich möchte manchmal, mich auch nicht so schnell verlieren. Eben, manchmal dauern gute Sachen auch ein bisschen länger, bis die dann also sich entwickelt haben. Ich meine, also, ja, nur mal ein ganz doofes Beispiel. Meine Schwester zum Beispiel, die hat, wo sie damals mit ihrem Freund zusammenkam, die haben, ja, fast ein halbes Jahr gebraucht, um das erste Mal miteinander zu schlafen. Also, ich meine, es muss sich auch erstmal alles so miteinander so einspielen. Und ganz genau. Also, viel Geduld und viel Glück wünsche ich. Naja, gut. Liebe Ute. Jürgen, ich danke dir recht herzlich. War schön, mit dir gesprochen zu haben. Lieben Dank. Alles Gute dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800-5678-111, freie Themennacht. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema Sexprobleme. Das hätte ja gerade auch schon fast da reingepasst. Also welche Probleme oder ja, Problemansätze hattet ihr oder habt ihr mit eurem Partner, mit eurer Partnerin oder mit euch selbst? Sexprobleme ist morgen unser Thema. Marion habe ich jetzt hier. Marion hat kein Alter, keine Altersangabe. Hallo? Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Ja, darf ich dich nach deinem Alter fragen? Ja, 47 Jahre. 47. Ja, wir hatten letzte Woche Freitag telefoniert, von Freitag. Ah, ja. Ich weiß, das Magenband. Ganz genau. Marion. Ja, ich muss jetzt eben was aufklären. Jetzt kann ich meinen echten Namen sagen, ich heiße Karin. Du heißt Karin, ja. Dann darf ich auch Karin sagen. Ja, genau. So, jetzt müssen wir den Leuten, die am Freitag nicht dabei waren, kurz erklären. Ja. Du hast mich, du Karin, am Freitag angerufen und warst ziemlich durch den Wind. Genau. Du bist ziemlich korpulent. Ja. Und hast 1000 Sachen unternommen. Ja. Und wolltest dir ein Magenband schon mal einoperieren lassen. Genau. Und bist dann aber ein paar Stunden vor der Operation abgehauen. Ja. Ne? So, am Freitag haben wir telefoniert und du hast gesagt, Domian, am Montag, also jetzt vorgestern, soll ich wieder ins Krankenhaus. Mhm. Und warst so am Zittern. Ne? Genau. Was soll ich machen? Und ich bin völlig, völlig verunsichert. Und wir sind so verblieben, dass ich gesagt habe, Karin, lass es machen. Das hört sich medizinisch auch sehr vernünftig an. Und wir unterhalten uns aus dem Krankenhaus am Mittwoch. Ganz genau. Jetzt ist Mittwochnacht. Genau. Wo bist du jetzt? Ich liege hier im Krankenhaus mit 2 netten jungen Frauen. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe mich operieren lassen. Also, das ist Also erstmal meinen ganz dicken Glückwunsch. Dankeschön. Mein Respekt. Du bist ins Krankenhaus gegangen am Sonntag dann noch, ne? Samstag schon, ganz genau. Ja. Und hast es dann über dich ergehen lassen am Montagmorgen. Hattest wahrscheinlich tierische Angst, oder? Ja, klar, ich hatte Angst. Auch sogar, als ich im OP war und zur Narkose vorbereitet wurde, habe ich noch gedacht, ist es richtig, was du machst? Sollte nicht doch lieber gehen? Ich denke, du kannst dich jetzt nicht so blamieren. Und dann habe ich auch noch so an deine Worte gesagt, die mir auch an deine Worte gedacht, die mir auch wirklich durch den Kopf gingen. Ich gedacht, nee, komm, jetzt zieh's durch. Und dann war ich aber auch schon am Schlafen. Und das wäre noch schöner gewesen, wenn du in der Halbnarkose rausgewankt wärst, ne? Nacken da aus dem OP. Sag mal, ich weiß ja auch vor Operationen, so der Abend davor, der Sonntagabend jetzt in deinem Fall, ne? Das ist ja die Hölle, ne? Wie ist es dir da gegangen? Das ging eigentlich. Das ging. Das Schlimmste war jetzt diese Freitagnacht. Da habe ich so die Panik gekriegt. Mhm. Da habe ich dich angerufen. Mhm. Genau. Dann bin ich Samstag ins Krankenhaus. Ja. Ja, und das ging. Samstag und auch Sonntag habe ich sehr gut geschlafen. Aha. Aber dann der Sonntagmorgen, der war wieder tierisch. Ne? So, dann bist du dann Gott sei Dank irgendwann eingeschlafen auf dem OP-Tisch oder auf dem Vorraum. Ich weiß nicht, wie das da bei euch war. Ja, im Vorraum. Wie lange hat die Operation gedauert? Wie ich das von der Frau Doktor gehört habe, hat sie 3 Stunden und 10 Minuten. Doch, so lange. Ja. Doch, so lange. Mhm. Ich muss auch bis nächste Woche Mittwoch drin bleiben. Wie war das erste Gefühl, als du dann aus der Narkose aufgewacht bist? Ach, das war irgendwie dann ganz blöd. Mein Mann saß da und sagt, warum bist du auf Intensivstation? Ich erschrecke, wieso intensiv? Das ist natürlich sehr sensibel. Ja. Ich denke, oh Gott, es hat dein letztes Stündchen geschlagen und dann habe ich nachher nur nicht wieder eingeschlafen und nachher, irgendwann gegen Abend wurde ich wach und da hatte ich Schmerzen gehabt. Mhm. Unheimliche Schmerzen in der Schulter von diesem Gas, hat man mir gesagt. Vom Gas? Ich wurde ja aufgepumpt, der Bauch so richtig. Ach so. Und naja, dann ging das so. Ich war dann eine Nacht auf Intensiv. Klar, nach so einer Operation hat man immer Schmerzen, fühlt sich immer unwohl. Das ist auch ganz normal. Nun sind aber 2 Tage vergangen. Genau. Heute ist ja schon Mittwoch bzw. Donnerstag. Der nächste Tag, da habe ich gedacht, so, was jetzt gemacht, das war der totale Mist. Du bist so doof. Wie konntest du sowas machen? Mhm. Du kannst nicht mehr grillen. Du kannst nicht mehr das und das essen. Und ich denke, boah, ich war irgendwie total niedergeschlagen. Ich hätte mir am liebsten das Band aus dem Bauch gerissen. Aber ich hoffe, das hat sich bis heute geändert schon wieder. Das hat sich bis heute geändert. Ich habe dann natürlich auch dann an dem nächsten Tag erst alle 3 Stunden dann 20 Milliliter Tee gekriegt. Das war natürlich schwer. Mhm. Heute alle 2 Stunden 20 Milliliter Tee. Also langsam ändert sich meine Einstellung. Jetzt sag doch nochmal, auch noch, damit die Leute, die am Freitag nicht dabei waren, nochmal dein aktuelles Gewicht. Also mein aktuelles Gewicht ist, also das habe ich jetzt ja hier erfahren, ich wurde ja noch gewogen, war 127,4 Kilo bei einer Größe von 1,79 Meter. Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Und der Magen ist jetzt verkleinert worden, du hattest am Freitag gesagt, auf 30 Milliliter. Ja, ne? Magenvolumen. Wie viel, 30 Milliliter Magenvolumen. Mhm. Da passt nicht mehr viel rein, ne? Ist Schnaps. Und ich fand das ja ganz irre. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, über unser Gespräch, dass du gesagt hast, das kann man auch wieder rückgängig machen. Ne? Das kann man natürlich. Das ist man kann sich ja so vorstellen, dass der Magen einfach so abgeknipst ist. Ne? Ja, der ist jetzt ein Band rum und der ist so gebunden, muss ich mir vorstellen, wie so eine Eieruhr, weißt du? Wo da unten diese schmale Taille ist. Das geht genau, aber wenn man das zu lange abbindet, wäre denn der Magen überhaupt, nehmen wir mal an, jetzt nach 2 Jahren oder so noch funktionstüchtig? Ja doch. Das ist auch. Wie man mir gesagt hat, ja. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden. Das ist ja nur für den absoluten Notfall, dass du damit gar nicht zurande kommst. Ne? Jetzt wollen wir darüber reden, dass du einen ganz kleinen Magen hast, dass du jetzt weiter, dass die Genesung vorangeht und dass du bald rank und schlank sein wirst. Ja, ne? Ich werde dir, wie gesagt, werde ich dir ein Foto schicken von jetzt. Ja. Und so, sagen wir mal, Ende des Jahres schicke ich dir dann ein aktuelles Foto. Ich muss ja nochmal sagen, ich finde das ganz toll, dass du es gemacht hast. Sehr mutig. Sehr mutig. Da muss ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast mir wirklich Mut gemacht. Und deine Worte, die haben noch lange in meinem Kopf. Das freut mich sehr. Ich habe wirklich nachgedacht. Und also, ich glaube, wenn ich mit dir nicht gesprochen hätte, ich wäre doch wieder laufen gegangen. Ehrlich? Da muss ich mich wirklich bei dir bedanken. Das ist ja nett von dir. Ganz ehrlich. Das ist ja nett. Jetzt musst du noch eine Woche, sagst du, im Krankenhaus bleiben. Ja. Mhm. Und dann, wie geht das dann weiter zu Hause mit dem Essen? Wie kannst du dich dann ernähren zu Hause? Also jetzt zum Beispiel, morgen darf ich so viel trinken, wie ich möchte hier. Mhm. Dann kriege ich ab Freitag Suppen. Also das heißt, Suppen und sagen wir mal so ein Joghurt, so, aber was, wo keine Früchte, nichts drin sind oder mal Pudding oder so, das muss ich 4 Wochen zu Hause durchziehen. 4 Wochen. Dann 4 Wochen passierte Kost. Mhm. Und dann 4 Wochen pürierte Kost. Mhm. Und dann haben wir 3 Monate um und danach kann ich dann anfangen, normal zu essen. Aber dann auch immer nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ne? Ja, es geht nicht viel im Magen. Man muss aufpassen, man kann diesen Magen ja auch wieder überdehnen. Mhm. Könnte man. Was würde dann passieren, wenn man den überdehnt? Ja, also dann, das wäre schon schlimm. Mhm. Das wird dann abknicken, das heißt Notoperation und das wird schon... Also da muss man sich wirklich dann am Riemen reißen, ne? Und sehr diszipliniert sein. Ja, du hast ein schönes Beispiel gebracht am Freitag. Wenn Steak, dann nur so ein Stück wie fünf Markstück so groß. Ja. Ne? Und wahrscheinlich sehr gut kauen dann auch. Ja, ne? Alles. Natürlich, alles weich. Ne? Hast du denn jetzt schon Kohldampf im Moment? Ich habe Hunger, ja. Ich freue mich natürlich auch auf die Suppe, die wir kriegen. Aber ich habe es jetzt ja hier mitgekriegt. Die kriegen dann Suppe und können dann 4 kleine Teelöffel voll essen. Und dann sind die satt. Ist ja eigentlich ein Traum, ne? Eigentlich. Ja, natürlich ist ein Traum. Ich sage, jetzt lädt mich wahrscheinlich jeder zum Essen ein irgendwann in 3 Monaten. Aber wenn man so Kohldampf hat, sind 4 Teelöffel voll Suppe schon ein Festmahl, ne? Wahrscheinlich, ja. Sag mal, und die anderen Mädels da im Zimmer, die haben das auch machen lassen, genau so? Nein, die haben beide, die haben Hunger, die eine hat Blinddarm und so. Die andere auch, die haben beide Blinddarm. Kriegt ihr denn nicht Ärger, wenn ihr zu so später Stunde da im Krankenhaus noch telefoniert? Wir haben das schon gesagt. Im Übrigen fiel mir hier sogar ein Buch in der Hand, wo du im Vorwort erwähnt wurdest. Aha. Und du bist so berühmt und bekannt. Das habe ich dir schon gesagt. Also, ich freue mich sehr, dass du es gemacht hast. Ja. Ich freue mich auch, dass es gut geklappt hat. Und ich bin wirklich sehr guter Dinge, das hört sich doch alles toll an, dass es jetzt auch aufwärts geht. Das heißt, dass du abnehmen wirst und auch gesünder wieder werden wirst. Ne? Ja, du hast ja noch richtige gesundheitliche Probleme gehabt, ja. Ja, mein Rücken und mein Kniegelenk und so. Genau. Nein, also ich bin da jetzt auch, also ich freue mich da schon drauf. Ich meine, gut, Essen ist irgendwie, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt nicht, weil ich so dick bin, Essen ist schon eine Lebensqualität. Natürlich. Ne? Aber wenn es an die Gesundheit geht, dann hört der Spaß auf, ne? Ja, natürlich. Ja. Und dafür kriege ich aber wieder andere Lebensqualitäten. So, ganz genau. Ganz genau. Du grüßt die beiden anderen Frauen, herzlich von mir. Dich, ja. Auch euch, an euch gute Genesungswünsche. Ja. Und von dir bekomme ich das Foto. Ja, wie mache ich das? Wo schicke ich das? Du schickst es einfach an den Westdeutschen Rundfunk, Redaktion Domian 1 Live und dann kommt es ja an. Das ist jetzt erst das erschreckende Foto. Genau, und dann unterhalten wir uns vielleicht auch noch mal in ein paar Monaten. Ne? Ja, das wäre ja auch. Ja, genau, das machen wir. Wir bleiben jetzt mal in Kontakt. Das ist jetzt so die kleine Version von Big Dials hier, ne, bei Domian. Ja, klar. Und wir unterhalten uns irgendwie so im September, Oktober. Dann kannst du sicher schon viel sagen. Ne? Ja, Jürgen, und irgendwann, so Ende des Jahres, dann sehen wir uns doch mal. Und da lädst du mich ein. Ich bin ganz billig. Du, vom Kindertest. Du darfst alles bestellen, was du willst dann. Ist klar, passt ja nicht viel rein. Liebe Karin, jetzt schnell ins Bettchen. Im Krankenhaus herrschen harte Sitten. Ne? Da muss man morgens um 6:30 schon wieder raus oder noch früher. Stimmt. Ne? Und jetzt in die Kissen mit euch. Ja, und dann nochmals vielen Dank für deine wirklich ermutigen Worte. Wirklich, das habe ich gebraucht. Und die kamen von dir. Und Dankeschön nochmal. Okay, alles klar, liebe Marion. Nicht Marion, Karin. Hier steht noch Karin. Karin ist der richtige Name. Ja. Tschüss, Karin. Jo, tschüss. 1:37, 1:38 haben wir und das ist genau die richtige Zeit, würde ich sagen, für Thorsten. Thorsten ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Thorsten. Also mein Thema ist, ich habe am Montag erfahren, dass also meine Frau sich in ihre beste Freundin verliebt hat. Ach du liebe Zeit. Ja, das hab ich auch gedacht. Ach du liebe Zeit. Deine Frau, wie lange seid ihr verheiratet schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Diese Geschichten hört man immer mehr. Da verlieben sich die Männer in die besten Freunde, die Frauen in die besten Freundinnen. Was ist denn bloß los im Moment? Ich weiß nicht, ob das eine Etablie ist oder was. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber es ist nicht zum Lachen für dich, ne? Nee. Es ist wirklich nicht zum Lachen. Wie ernsthaft scheint dir denn die Sache zu sein? Ja, also meine Frau weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Also auf einer Seite sagte sie sich, vielleicht ist es nur ein Hirngespinst oder vielleicht doch was Ernstes. Wir haben uns also Montag sehr, sehr lange hingesetzt am Abend und Was bedeutet jetzt verliebt sein? Ist zwischen den beiden sexuell auch schon was geschehen? Wir hatten zusammen also schon 3 Jahre gehabt, nur zwischen den beiden ist also sexuell noch nichts großartig gelaufen. Die haben sich also nur, die beste Freundin hat meine Frau nur gestreichelt und das hat meiner Frau auch sehr gut gefallen. Also ihr hattet einen Dreier, die beiden Frauen und du? Ja, genau. Öfter oder einmal erst? Zweimal. Zweimal. Hat das damit was zu tun, dass deine Frau da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist? Gehe ich mal nicht von aus. Mhm. Weil die kennen sich also schon, wenn man jetzt die Unterbrechung wegrechnet, also schon fast 6 Jahre. Mhm. Was bedeutet denn jetzt verliebt sein für deine Frau? Hat sie dir das so richtig erklärt und genau erklärt? Ja, also so quasi Schmetterlinge im Bauch. Ne? Mhm. Sie kann sich das nicht erklären, weil sie hatte noch nie was mit Frauen zu tun, am Mut gehabt. Ne? Also das ist jetzt völliges Neuland für sie und ich spreche ein bisschen aus Erfahrung, weil ich in meiner Jugend nicht ganz unschuldig war und auch mal auf Abwägen war, sag ich mal. Mit Männern oder was? Jo. Ja. Ich habe das mal probiert, weil ich hatte da in meiner Jugend mit Frauen nichts Großartiges am Hut. Ja. Und habe ja eben quasi so, wie man doch so Doktorspiele, wie man das eben so kennt. Also, gut, das ist lange vorbei. Also konnte ich ihr also quasi so ein paar Tipps geben, weil sie mich gefragt hat, wie sie das jetzt, wie sie das erfahren kann, ob sie sich jetzt wirklich in sie verliebt hat oder ob. Was hast du ihr denn für Tipps gegeben? Ja, also sie soll erstmal auf Tauchstation gehen, also die streicheln, ein bisschen mit ihr flirten. Also wie man das eben so mit einem Mann macht, wenn man sich verknallt. Mhm. Ach, das hast du ihr geraten, das soll sie machen. Ja, um damit sie Klarheit hat, ob das jetzt wirklich nur ein Hingeschwinst ist oder ob das jetzt wirklich. Du gehst aber sehr cool mit der Sache um. Und wenn es nun kein Hirngespinst ist, wenn sie dadurch doch immer schärfer auf ihre Freundin wird, was sagst du dann? Also meine Frau hat mir also versichert, dass sie sich also nicht von mir trennen will, egal was passiert. Und würdest du das denn hinnehmen können, wenn da sogar noch was liefe zwischen den beiden Frauen? Ja. Ach ja. Also da haben sie, wir haben ja mit der Freundin auch schon gesprochen, weil meine Frau wollte das überhaupt nicht. Mhm. Sie wollte mit der Freundin überhaupt nicht sprechen. Nur ich habe zu ihr gesagt, bevor du das da in dich reinfrisst. Alles sehr kluge Ratschläge. Natürlich. Wie hat denn die Freundin darauf reagiert? Anders als sie es erwartet hat. Weil bei ihr hat es auch Klick gemacht. Die Freundin ist aber solo zurzeit. Die solo, ja. Also eigentlich eine ideale Voraussetzung. Es schreit ja geradezu jetzt in mir danach, dir zu sagen oder euch vorzuschlagen, ja, dann führt doch eine Beziehung zu dritt. Das hab ich denen ja auch schon vorgeschlagen, nur ich habe da noch keine großartige Antwort drauf gekriegt. Also da ist natürlich jetzt die Grundfrage, mag die Freundin dich auch so sehr, aber wenn ihr schon 3 hattet, dann scheint zumindest da ja eine körperliche Affinität zu sein. Und die andere Frage ist, wie sehr magst du die Freundin? Also für mich ist es nur eine ganz normale Freundin. Also nicht, dass ich also jetzt sage, ich habe mich in sie aufgeknallt. Für mich ist es meine beste Freundin, sage ich mal. Gut, aber du könntest dir da in irgendeiner Weise eine Dreierkonstellation vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann ist das doch gar nicht so sehr problematisch. Wenn du jetzt völlig außer Rand und Band wärst und voller Eifersucht, dann wäre es kompliziert. Ja, oder Eifersucht ist dann nicht nur, ich habe Angst, dass sie wirklich, dass die Liebe stärker ist und dass sie ganz weg ist. Dass sie dann ganz weg ist. Das verstehe ich ja. Aber im Moment verhältst du dich ja ausgesprochen tolerant, ne? Und eigentlich auch bemerkenswert, was sie sicherlich auch beeindruckt, dass du da so locker mit umgehst. Vielleicht ist das ein ganz guter Weg, vielleicht wirklich ein zu dritt irgendetwas zu finden, wenn ihr drei euch damit arrangieren könntet. Ja gut, so müssen wir uns noch mal zusammensetzen. Natürlich, und das noch mal besprechen, ne? Wie kam denn überhaupt diese Dreiergeschichte zustande? Von wem ging da die Idee und die Initiative aus? Also, das ist schon eine etwas längere, weil meine Frau hat mich mal gefragt, was ich sexuell was ich mag. Mhm. Und da habe ich ihr dann meine Vorlieben erzählt und habe gesagt, dass ich also draufstehe, Sex mit zwei Frauen zu haben. Aha. Und wir haben das früher schon mit einer Freundin ausprobiert, nur das ist also tierisch in die Hose gegangen, da haben wir uns also tierisch in der Wolle gekriegt. Mhm. Und da haben wir uns dann erstmal Abstand genommen und der Dreier jetzt mit der besten Freundin ist ist also eine komische Geschichte, weil ich hatte mich... ist so entstanden irgendwie, also ist gar nicht so, man hat das gar nicht so geplant, sondern es ist so entstanden. Ja, die wollten sich eigentlich bei mir entschuldigen, weil ich mich mit den Vatertaler geärgert habe und habe mich dann ins Bett gelegt. Ach so. Und die wollten sich eigentlich nur bei mir entschuldigen und War doch eine schöne Entschuldigung, oder nicht? Ja, ja, doch. Und also mein Lieber, ich glaube, lass mal das noch ein bisschen sich entwickeln und mach doch mal den Vorschlag. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht könntet ihr dann eure Freundschaft, eure Beziehung wirklich retten und alles zusammenpacken. Ist unkonventionell, ich weiß, aber warum nicht? Ja, wäre nicht schlecht. Also wenn sie sagen würde, okay, ich lasse mich auf einer Dreierbeziehung ein. Ja, halt mich mal auf dem Laufenden. Kein Problem. Ja? Also kann ich gerne ein paar Monaten nochmal anrufen. Gerne, ja. Oder schreib mir. Oder das, ja. Viel Glück. Okay, danke dir, Domal. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Kai und Kai ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, hi. Ja. Kai, jo, also mein Thema ist halt im Moment meine Freundin, weil die einen tierischen Terror auf unserer Beziehung macht. Von wegen, also sie hat mir jetzt angeboten, als ich halt allein zu Hause war, sie auch, von wegen so, ja klar, dann regen wir alles zusammen und ich freue mich voll darauf, für dich zu kochen. Und alles zu machen. Und als sie dann gekocht hat, hat sie mir auf jeden Fall einen Tag später vorgeworfen, ich habe für dich gekocht und du hast mich nur noch lieb, weil ich für dich koche. Und ich habe auf einmal auch nichts mehr verstanden. Ich verstehe es eigentlich im Moment auch nicht. Klingt so ein bisschen nach Kinderkacke, ne? Genau, da verstehe ich es auch. Meine Freundin ist jetzt 19. Sag mal, wie lange, sie ist 19. Wie lange seid ihr beide zusammen? Also mit einer Unterbrechung von 3 Monaten sind wir insgesamt 1,5 Jahre zusammen. 1,5 Jahre. So. Und, was ist jetzt, wenn du es jetzt so als Überschrift formulieren solltest, was ist das Hauptproblem zwischen euch beiden? Ja, dass wir uns wegen Kleinigkeiten ständig in die Haare kriegen. Mhm. Zum Beispiel, ja, allein das Problem allein, dass ich finde, mit Frauen allgemein gilt, wenn Frauen Nein sagen, meinen sie ja. Also zum Beispiel meine Freundin irgendwas hat und dann sagt, ich hab nichts. Und ich dann sag, ja, okay, du hast nichts, in Ordnung. Und die eine halbe Stunde später anfängt, warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Ihr wohnt nicht zusammen, ne? Wir wohnen halb zusammen, also ich habe meine eigene Wohnung, sie hat ihre eigene Wohnung, aber sie wohnt direkt in der Nähe von meiner Uni und ich bin eigentlich ziemlich oft bei ihr. Ja, also wenn ich es recht verstanden habe, ist es so dieses übliche Geplänker, Gezänker wegen wirklich Nichtigkeiten? Ja, wegen tierischen Nichtigkeiten. Warum machst du das nicht? Ich auch gar nicht verstehe, was ist, wenn ich zum Beispiel kochte und ich dann sage, ja okay, ich soll dir nicht helfen, dann setze mich hin. Lest Zeitungen. Und hinterher macht sie die Vorwürfe, dass du nicht geholfen hast. Genau, das ist so was. So in diese Qualität hat das, ne? Das ist ja nun ziemlich bescheuert. Das würde mich auf die Dauer, Kai, will ich dir ehrlich sagen, tierisch abturnen und annerven. Darum waren wir auseinander. Was? Bitte? Darum waren wir auch schon 3 Monate auseinander. Ja, warum machst du das immer wieder mit? Das klingt so nach so einer verwöhnten Verzicktheit der jungen Dame. Ja, sie ist in einer gewissen Hinsicht, ist sie zickig, sie ist Einzelkind, aber ich denke mal, sie hat auch ziemlich tierische Probleme mit ihren Eltern, wo ich sie auch verstehe, weil ihre Eltern sind komisch. Ihre Eltern haben mich zum Beispiel am Anfang zum Grillen eingeladen und haben dann 2 Wochen später gesagt, ich soll nicht so oft zum Grillen kommen, weil es zu teuer wäre, wenn ich so oft komme. Sie hätten nicht gedacht, dass ich so lange mit ihr zusammenbleibe. Ja, Kai, ich würde sagen, das ist so sehr normal, dass solche Probleme auftauchen. Damit werden wir jetzt nicht mehr Zeit hier vertun im Gespräch, weil wir Anrufer habe mit wirklich gravierenden Dingen. Du musst dir dann wirklich irgendwann eine Grenze ziehen und sagen, das mache ich nicht mehr mit, Schluss aus. Weil das ist wirklich albernes Theater, sowas. Ja, wo ich die Grenze noch ziehe, ist die Frage, warum Frauen in so einer normalen Beziehung so super anders sind, im Gegensatz zu Frauen, die man halt kurz kennt. Weil ich habe 2 Jahre lang in Disco gearbeitet, habe super viele meiner einzelnen Zeit gehabt. Und Frauen waren in der Hinsicht auf jeden Fall super lockerer, super spaßiger. Gut, aber in der Diskothek geht es ja auch um nichts. Da zeigt man seine schönste Seite, man flirtet, man ist toll drauf. Es ist alles unverbindlich. Wenn du auch mit jemandem richtig zusammen bist, liiert bist, dann geht es schon eher zu Sachen. Und dann zeigen die Leute auch ihren Charakter. Ich frage mich auch, warum eine Frau in One Night Stand auf jeden Fall spontan ins Gesicht sagt, was sie will und in der festen Beziehung einfach nicht sagt, was sie will. Das ist halt bei Polina, dass ich einfach über dieser Frage grübeln wir Männer wahrscheinlich bis zum hohen Alter. Lieber Kai, lass dir nicht zu sehr auf der Nase rumtanzen, Mensch. Du bist doch ein toller Typ. Hast du doch gar nicht nötig. Ja, ne? Das ist ja auch schon mittlerweile meine nächste Beziehung. Ich dachte mir, ich schaffe endlich mal was Günstiges, was Beständiges. Nur ich kann dir gar keinen konkreten Rat geben. Ja, okay. Ne? Alles Gute. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja, ciao. Nadine, 19 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, Nadine. Was ist bei dir los? Ja, und zwar war ich heute bei einer Freundin. Ich mache bei ihrer Mutter so einen Pflege. Was machst du bei ihrer Mutter? Ich pflege ihre Mutter nachmittags. Ja. Und ich bin in dieses Zimmer rein, wo es so liegt, weil sie ist bettlägerisch. Mhm. Und da hat sie sich nicht mehr bewegt, gar nichts. Und dann habe ich so gewackelt, geschüttelt und zugehauen. Keine Reaktion. Und dann habe ich Puls gemessen, weil ich habe Erste-Hilfe-Kurs gemacht, mhm. damit ich die Pflege übernehmen kann. Ja, und sie hat nichts mehr gehabt, kein Puls, Herzschlag mehr. Ja, dann habe ich Notarzt gerufen und dann bin ich zu meinem Freund rausgerannt. Ich habe nur noch geheult, ich weiß nicht mehr weiter. Also was, am liebsten würde ich aus dem Fenster springen und... Was ist denn mit der Frau? Ja, sie hat einen Herzinfarkt gehabt. Ne? Ist sie verstorben? Bitte? Ist sie verstorben? Ja. Mhm. Leider. Sie ist verstorben schon in der Wohnung? Ja. Mhm. Wie alt war sie? 76. 76. Das war die Mutter deiner Freundin? Ja. Ja. Sagen wir die Ziehmutter. Ich wollte sagen, der Altersunterschied ist ja riesig dann gewesen. Ja, das war die Ziehmutter. Also ihre richtige Mutter ist schon vorher gestorben. Mhm. Wie kam das denn dazu, dass du die Mutter gepflegt hast und nicht die Freundin selbst? Ja, sie hat so vormittags gepflegt, wo ich auf Arbeit war, und ich habe so nachmittags gepflegt, damit sie arbeiten gehen kann. Mhm. Wie eng war denn dein Verhältnis zu der alten Dame? Sehr eng. Ich habe ihr alles erzählt, sie hat mir Ratschläge gegeben, da sie mehr Lebenserfahrung hat. Mhm. Also fast eine gute Freundin war sie? Ja. Mhm. Also mir fällt es auch sehr schwer, das wahrzunehmen, dass sie jetzt so nicht mehr da ist. Mhm. Wie lange hast du so mit ihr Kontakt gehabt? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. 5 Jahre. Und wie viele Jahre davon hast du sie gepflegt? Davon nur leider 2. Mhm. Das ist natürlich eine lange Zeit, wo man auch ein sehr enges Verhältnis miteinander aufbauen kann. Ja. Mhm. Wie nimmt deine Freundin jetzt den Tod ihrer Mutter auf? Ja, also nicht gerade leicht, ne? Weil die Mutter hat großgezogen, hat sie genommen damals. Mhm. Und jetzt hat sie gar keinen mehr, ne? Ist denn die alte Frau noch ins Krankenhaus gekommen oder kam jede Hilfe zu spät? Jede Hilfe zu spät. Mhm. Weil ich kam ja schon zu spät. Mhm. Eher zu schätzen, dass sie schon eine Stunde da lag. Mhm. Machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Ja. In welcher Art denn? Ja, ich sag mir, wäre ich bloß eher hingefahren, dann hätte ich vielleicht noch was tun können und so nicht mehr. Mhm. Ich mach. Aber es gab ja immer Zeiten, in denen sie auch alleine waren, ne, wenn ich das recht verstanden habe. Es war ja nicht permanent jemand bei ihr. Nein, man hat immer so, weil sie da ihren Mittagsschlaf gemacht hat, haben wir immer gesagt, eine Stunde macht nichts. Aber wir haben damit halt nicht gerechnet. Ne? Das heißt, also ich sage das deshalb, weil ich damit sagen will, dass das natürlich immer hätte passieren können. Ne? Leider. Konnte ja nicht ständig dann bei ihr sein. Weswegen war sie denn bettlägerig? War sie auch ohnehin schon herzkrank? Ja. Sie war herzkrank? Ja. Mhm. Leider. Mhm. Hatte man denn, habt ihr denn so irgendwie schon damit gerechnet, dass es vielleicht in absehbarer Zeit zu Ende gehen könnte? Oder dachtet ihr, das kann schon noch so ein paar Jahre gehen? Wir haben eigentlich das letzte gedacht. Dass es noch ein paar Jahre geht? Ja. Mhm. Wir wundern uns auch, weil sie war gestern noch so gut drauf und auf einmal ist sie nicht mehr da. Wir verstehen das halt nicht, ne? Mhm. Komischerweise, auf einmal ist die beste Freundin so gesehen weg. Ja. Jetzt kannst du dich natürlich mit deiner Freundin darüber unterhalten und könnt euch gegenseitig auch sicher ein bisschen Halt geben und euch auch eure Trauer zeigen. Das geht ja, ne? Ja, weil ich habe Angst, mit ihr darüber zu reden, weil ihr geht's auch nicht so gut. Sie ist auch labil, sage ich mal. Wo ist sie denn jetzt im Moment? Im Moment ist sie bei ihrem Mann. Hm. Und warum hast du Angst, mit ihr darüber zu sprechen? Ja, ich weiß nicht, wie sie reagiert. Ich habe Angst, dass sie zusammenbricht. Ach, du hast noch gar nicht heute Nachmittag mit ihr geredet, heute Abend? Doch, ich war noch mal kurz da, habe sie von der Arbeit abgeholt. Hm. Weil sie mich angerufen hat und dann habe ich sie nach Hause gefahren. Also Nadine, ich glaube, dass man da gar keine Angst haben braucht. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man das wirklich dann auch offen anspricht, wenn so ein Todesfall in der Familie vorgekommen ist. Schlimmer ist sicher, wenn man schweigt und sich zurückzieht. Vor allen Dingen, wenn man so befreundet ist miteinander, tut das unendlich gut, wenn die enge Freundin einen darauf anspricht und man dann vielleicht auch sie umarmen kann und gemeinsam weinen kann oder weiß ich was. Ja, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das helfen soll, weil... Ja, vielleicht nicht direkt helfen, aber das andere ist viel schlimmer, wenn man schweigt, wenn man die Trauer nicht zeigen kann. Also ich würde an der Stelle sie auf jeden Fall morgen besuchen, nur dass ihr euch seht und dass ihr... Ja gut, hinfahren tue ich schon. Und auch, dass ihr auch drüber sprecht, dass ihr darüber redet. Ja, würde ihr das nicht wehtun, wenn ich sie gleich direkt drauf anspreche? Nein, dir tut es ja auch weh. Ich spreche doch einfach von deinen Gefühlen. Denn du machst dein Herz auf und dann wird sie es auch aufmachen. Und das tut euch beiden gut. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor. Pass mal auf. Unterhalte dich doch bitte mit meinem Psychologen nochmal. Das ist der Peter heute Nacht, der sitzt hier im Nebenraum. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, der Peter ruft dich nochmal an. Okay. Okay, machen wir das so. Ja. Auf Wiederhören. Und du mach weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, Nadine. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Und Nicole ist hier, 25 Jahre. Hallo, Nicole. Ja, hallo. Hallo, Nicole. Ja, mein Problem ist, ich bin alleine. Ich habe fast 3 Kinder. Am 5. Juli kommt das 3. Und ja, was soll ich da erzählen? Wie kommt es, dass du alleine bist mit den fast 3 Kindern? Ja, ich war mal verheiratet und nach der Hochzeit habe ich 2 Jahre lang Schläge gekriegt. Mhm. Und wie er dann auf meine kleine Tochter losgegangen ist, dann habe ich mal sind mir die Augen aufgegangen und dann habe ich ihn bei Nacht und Nebel verlassen. Mhm. Sind denn jetzt alle 3 Kinder von ihm? Nein. Wie viele Kinder sind denn von deinem Mann? Nur eins. Mhm. Und das zweite ist von wem? Und das dritte? Auch von meinem Freund, von meinem Ex-Freund. Also doch? Nee, also das erste, das ist von meinem Ex-Mann. Und danach habe ich dann noch eine neue Beziehung gehabt. Ach so. Mhm. Also so ein Dreivierteljahr später, nachdem ich geschieden war. Also ein Kind ist von dem Mann, der dich so sehr schlecht behandelt hat. Mhm. Und die beiden anderen Kindern, das eine ist noch nicht geboren, die sind von deinem Ex-Freund, mit dem du aber auch nicht mehr zusammen bist. Ja, genau. Das ist aber jetzt auch ein hartes Leben, ne, für eine junge Frau von 25 Jahren mit 3 Kindern, alleinerziehend. Ja, es ist sehr schwer. Also man kann da auch gar nicht viel machen, außer seinen Mut nicht zu verlieren. Mhm. Also wie kriegst du das denn finanziell geregelt? Ja, ich lebe leider Gottes vom Sozialamt. Mhm. Wie viel Geld hast du im Monat zur Verfügung? Also ich habe jetzt seit gestern mein erstes Geld wieder, weil ich umgezogen bin. Mhm. Ich habe also fast 4 Monate auf meine Eltern ihre Kosten gelebt, weil ich nicht viel gekriegt habe. Mhm. Und da ich jetzt eine Wohnung habe, habe ich das mal ausgerechnet bekommen. Mhm. Muss aber auf die Miete selber 240 Mark drauflegen. Mhm. Also krieg insgesamt 1550. 1500 Mark? Mhm. Und wie hoch ist deine Miete? 1300 warm. 1300 warm? Mhm. Ja, wie kannst du denn dann leben mit 2 Kindern, 3 Kindern? Ja, die sagen halt, also das Kindergeld und dann kriege ich ja Bundeserziehungsgeld und das müsste reichen. Mhm. Wie viel Geld ist denn das, was du dann so noch zusammenkriegst insgesamt, was dir dann doch netto so oft im Monat bleibt? Also, da ich ja noch von meinem Ex-Mann noch Schulden habe, die ich zu zahlen habe, also mir bleiben im Endeffekt 750 Mark. Mit 3 Kindern? Mhm. Da kannst du ja überhaupt gar nichts machen. Nein, also wenn ich die Hilfe meiner Eltern nicht hätte, dann wäre es verdammt schwer. Mhm. Freust du dich jetzt auf das dritte Kind? Mittlerweile ja. Mhm. Wobei am Anfang wollte ich es nicht haben. Klar, weil es natürlich die Probleme noch vergrößert. Ne? Aber jetzt ist es so real und kurz davor. Liebe Nicole, jetzt ist eine blöde Situation eingetreten. Die Sendung ist gleich vorbei. Echt? Und wir wollten noch ein bisschen reden miteinander. Aber ich schlage vor, dass wir dich gleich auch nochmal anrufen. Mhm. Ich sage dir jetzt schon mal toi toi toi für die Geburt des dritten Kindes. Ja, ich hoffe, dass es hält bis zum Schluss. Also es sieht so aus, als würde es früher kommen. Also ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, weil ich habe die zweite auch 2 Monate zu früh bekommen. Mhm. Ja, da war sie auch 5,5 Wochen auf der Intensivstation. Ah, ja. Also diesbezüglich wünsche ich ihr erstmal natürlich sehr viel Glück. Und dass du dein ganzes Leben auch in den Griff bekommst danach. Aber jetzt leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Liebe Nicole. Jo. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war eine kurze Sendung im Fernsehen, eine normal lange Sendung im Radio. Morgen sind wir pünktlich um eins da im Radio und im Fernsehen. Und morgen heißt unser Thema Sexprobleme. Erzählt mir von euren aktuellen Sexproblemen mit euch selbst, mit eurem Partner, mit euren Partnerinnen oder auch mit Sexproblemen, die ihr vielleicht in den Griff bekommen habt, die schon etwas länger zurückliegen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, könnt ihr uns erreichen. Und um eins, wie gesagt, geht's los im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Schöne und gute Nacht.